Nachdem er sich theoretisch eingearbeitet hatte, schritt Abate zur Tat. Erste Erpresserbriefe gingen bei den Geschäften des Viertels ein. Die Kaufleute, die all die Horrorgeschichten aus Lower Manhattan und Harlem kannten, hatten keine Ahnung, wer der Erpresser war. Voller Angst um ihre Familien und beeindruckt von der Grausamkeit der Briefe zahlten sie. Es war ein Musterbeispiel dafür, wie man sich in Amerika neu erfinden konnte. Indem Abate sich zum Mitglied der Black Hand erklärt hatte, war er eines geworden. Bald hatte sich der Lebensstandard des jungen Mannes sichtlich verbessert. Abate erblühte in feinem Zwirn, stolzierte in eleganten Anzügen über die Pennsylvania Avenue. Im Nu war er als Frauenheld bekannt. Dass er keiner Arbeit nachging, störte die Schönen des Viertels nicht, zumal er stets gut bei Kasse und spendabel war. Abate war ein Naturtalent. Er gab sich geheimnisvoll, kommentierte ein Journalist, was ihn nur umso interessanter machte. Das tat er, indem er die Händler East New Yorks nicht bloß erpresste, sondern sie abends obendrein privat besuchte. Der junge Parvenu, berichtete die Evening World, besaß die unbeschreibliche Dreistigkeit, sie zu Hause zu besuchen, mit ihren Frauen und Töchtern zu schäkern und sie mit Geschenken zu überhäufen. Bezahlt waren die Geschenke freilich vom Geld der Väter, der hofierten Mädchen. Die Frauen East New Yorks so zu umwerben, wie Abate sich das vorstellte, war nicht billig. Also erhöhte er seine Forderungen. Die Geschäftsmänner berieten sich und teilten dem Erpresser mit, sie würden den neuen Preis bezahlen. Zur Übergabe verabredeten sie sich mit ihm am Tor des Acacia Cemetery, des Friedhofes im Ozone Park. Der Mond schien hell, als Abate am Tor erschien. Soweit das Italian Squad die Ereignisse später nachvollziehen konnte, begrüßten die Händler ihn und zogen dann Messer, Äxte und sogar einen Pickel von der Sorte, mit der man in Manhattan die U-Bahn-Schächte grub. Damit fielen sie über den smarten Erpresser her. Sie schnitten Abate in Stücke und ließen seine Überreste am Friedhofstor zurück. Das Black-Hand-Experiment in East New York war zu Ende.